Und seine Idee war damit, eine Geschichte zu erzählen, nicht über einen Vater und zwei Söhne und wie man vielleicht Erziehung macht oder wie man mit ungehorsamen Söhnen umgeht oder irgendwie sowas, sondern er wollte damit etwas sagen über seinen Vater, nämlich Gott im Himmel und uns Menschen, über die Beziehung zwischen Gott und Menschen. Es ist eigentlich eine Story über die Gemeinschaft von Gott mit uns Menschen. Und Jesus wollte ganz viel durch dieses Gleichnis über den Vater sagen, über Gott. Und wir haben dieses kleine Kärtchen hier designt und wenn ihr mal darauf guckt, dann könnt ihr nochmal so ein bisschen das nachvollziehen, was wir in den letzten vier Einheiten, also wir haben schon vier Predigten zu diesem Thema gehabt. Ich habe viermal Predigt gehalten dazu und heute ist das fünfte Mal. Und ich gebe euch nochmal so einen ganz kleinen Einstieg in die Story. Guckt einfach, wenn ihr wollt, da drauf. Am Anfang steht dieses kleine Bild an der Seite mit den Geldscheinen, wo der eine der beiden Söhne von diesem Vater zu seinem Vater geht und sagt, Vater, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf dich, sondern ich will nur noch dein Geld haben. Gib mir dein Geld und dann bin ich hier weg. Ich habe auch keine Lust mehr auf diese Familie. Ich will hier raus. Und geht dann los. Und das hatten wir in der ersten Predigt, die hieß Die Familie. Und da ging es darum, dass das eigentlich, was Jesus hier erzählt, ein Bild dafür ist für eigentlich uns Menschen, die wir in gewissem Sinne, vielleicht ganz, ganz unterschiedliche Art und Weise, alle sagen, ach Gott, ich kann auch besser ohne dich. Also ob es dich überhaupt gibt, weiß ich nicht, aber vielleicht, selbst wenn es dich gibt, brauchen tue ich dich nicht wirklich. Ich bin da mal hier raus. Und dann als nächstes kommt dieses Bild, dieses rote Bild auf der ganz linken Seite mit der netten Frau. Und das ist das, wo der Sohn dann hin ist und hat quasi sein Leben gelebt, wie er es vielleicht sich vorher mal vorgestellt hat, wie er zu Hause bei seinem Vater auf dem Bauernhof nie leben konnte und ist irgendwo in die große Stadt gezogen und hat es sich gut gehen lassen. Was aber dazu geführt hat, dass er in das Bild ganz unten gekommen ist, nämlich dahin, wo er dann beschrieben wird bei den Schweinen. Und irgendwie kam es zu einer Krise in seinem Leben und er hatte dann doch kein Geld mehr. Und Jesus will mit diesem Teil der Geschichte sagen, das ist eigentlich der Zustand, wo wir, viele von uns Menschen, angekommen sind. Vielleicht, obwohl wir uns das gar nicht eingestehen. Aber oft ist es eine Krise in unserem Leben, ein Moment, wo wir merken, wir können nicht mehr einfach so weiter, die dazu führt, dass man dann denkt, vielleicht muss ich doch mal über Gott nachdenken. Vielleicht gibt es ja doch was, an den ich mich wenden kann. Und das war dann das, was ihn zurückgebracht hat zum Vater. Und das ist für mich so ziemlich das bewegendste Bild in diesem Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Und ich habe das versucht darzustellen in diesem Bild oben rechts, wo der Sohn zurück zum Vater gelaufen kommt und ganz anders als erwartet nicht eine Tracht Prügel kassiert oder der Vater ihn wegjagt oder sagt, was willst du denn eigentlich hier, sondern ihn voller Vergebung, voller Liebe wieder aufnimmt. Und das ist eigentlich das, wo Jesus sagen will, das ist die Haltung Gottes gegenüber euch Menschen. Er wartet nur darauf, dass er das mit euch machen kann. Und dann kommt dieses Bild mit dem Ring und im Hintergrund sieht man so ein bisschen in einem festlichen Kleid, was er ihm dann wieder angezogen hat. Er hat ihn wieder voll aufgenommen in der Familie und es gab ein großes Fest. Und letztes Mal, vor zwei Wochen, haben wir dann noch über dieses Bild hier oben gesprochen, was auch Teil der Geschichte ist. Die letzten Verse, wo der ältere Bruder dann ziemlich allergisch darauf reagiert, dass der Vater den jüngeren Bruder wieder so aufnimmt und ihn anmeckert. Und da hab ich versucht, so ein bisschen zu erklären, was Jesus damit sagen wollte, nämlich, dass es Menschen gibt, die denken, weil sie so religiös und fromm sind, dass sie so gut sind, dass Gott sie auf jeden Fall mögen muss, aber sie eigentlich damit, mit diesem Denken, ziemlich weit von Gott entfernt sind. Das nochmal in groben Zügen die Geschichte und auch das, was wir hatten. Damit habe ich aber hoffentlich heute schon fast den längsten Teil am Stück geredet. Das will ich nämlich eigentlich heute gar nicht so sehr tun, sondern eigentlich mehr euch drei und auch alle anderen mit einbeziehen. Wenn ihr drei, Frage an euch, wenn ihr so, ihr wart ja bei den letzten dabei und auch Frage an euch alle, es waren ja auch einige von euch bei den letzten vier Gottesdiensten, die wir zu dem Thema gemacht haben, dabei. Ich frage erstmal euch drei. Was war denn für euch so in dieser Story, die wir in den letzten vier Gottesdiensten durchgegangen haben, was war euer persönliches Highlight? Was ist so das, wo ihr sagen würdet, dieser Teil von der Geschichte, das ist das, was ich besonders mag an der Story? Was ich sehr mag, ist, das ist in Vers 24 gesagt, wo geschrieben steht, der jüngere Sohn, der quasi seinen Vater verlassen hat, der war tot. Der war irgendwie, also jetzt nicht physikalisch tot, sondern geistlich tot. Und tot ist für mich immer so ein Begriff von vollkommener Hoffnungslosigkeit und von etwas, wo man eigentlich wirklich einfach keinen Ausweg mehr sieht. Und wie aber dann die Geschichte doch endet, dass sie nämlich in einem Fest endet, zugunsten oder für den jüngeren Sohn, der eigentlich ausgebuchst ist und wieder nach Hause kommt, ist das alles andere als tot. Da ist irgendwas passiert, von etwas ganz Hoffnungslosem zu etwas ganz Hoffnungsvollem. Und das ist das, was mich total fasziniert. Und was würdest du sagen, ist das, was Jesus mit diesem Teil der Story sagen wollte? Er sagt, dass es eine Hoffnung gibt, die Menschen wieder von etwas bringen kann, wo sie selber eigentlich keine Hoffnung mehr sehen, wo sie eigentlich keine Zukunft mehr sehen, in wieder ganz neu umgestalten kann. Also dass Gott das, die Kraft hat, das zu tun, und er es auch machen kann. Und es dafür nicht nur das Zeugnis gibt, sondern viele andere Zeugnisse von Freunden oder von Leuten. Ja, genau. Okay. Was ist dein Highlight, Caroline? Das Verhalten des Vaters. Also für mich war das sehr überraschend zu sehen. Jeder hätte erwartet, der Vater reagiert ärgerlich, jagt den Sohn vom Hof. Ja. Also was jeder Arschen, verstanden hätte. Was jeder verstanden hätte. Und gesagt hätte, ja, Sohn, du bist für mich auch gestorben. Weil dadurch, dass er eben sich sein Erbe hat auszahlen lassen, war das ja eine totale Abkehr vom Vater. Und der Vater tut aber nichts. Und das ist das Besondere für mich. Er lässt ihn in Liebe gehen. Er sagt nicht, Sohn, bleib hier, oder Sohn, du brauchst nie wiederkommen, sondern er lässt ihn in Liebe ziehen. Und als der Sohn wiederkommt, würde man auch wieder erwarten, er jagt ihn weg und sagt, du brauchst dich ja nicht mehr sehen lassen. Aber auch da reagiert er wieder mit einer unglaublichen Liebe, Geduld und Besonnenheit. Und das Faszinierende ist, er läuft auf ihn zu, also er wartet nicht, bis der Sohn kommt, sondern in dem Moment, in dem er ihn sieht, läuft er auf ihn zu, umarmt ihn, und es ist für ihn vollkommen klar, dass er diesen Sohn in den Arm nimmt und wieder aufnimmt. Und das ist so das Besondere, weil es nicht das typische menschliche Verhalten ist, was wir als Menschen erwarten würden. Und wenn Jesus mit diesem Gleichnis was über Gott, den Vater, sagen wollte, was würdest du sagen, bedeutet dieses Bild von dem Vater, wie er sich in diesem Gleichnis verhält für dich und die Idee, die du mit Gott hast? Also es ist egal, was du machst und egal, wo du herkommst, wenn du dich entscheidest für Vater, für Gott, kannst du immer wieder kommen. Er nimmt dich immer wieder auf. Und er nimmt dich nicht auf, indem er sagt, ja, jetzt musst du aber das und das machen und du verhältst dich jetzt so und so. Also er macht dir keine Vorwürfe, sondern er nimmt dich jedes Mal wieder mit Freude auf. Danke, was ist dein Highlight? Ja, es geht ganz ähnlich in die Richtung, was Caro schon gesagt hat. Mich fasziniert dieses Verhalten vom Vater auf jeden Fall. Der ist von Anfang an voller Liebe gewesen, voller Zuneigung für seinen Sohn. Und diese Liebe, die er von Anfang an scheinbar hatte, sie haben ja relativ harmonisch wahrscheinlich da zusammengelebt, so scheint es mir am Anfang der Geschichte. Und auch wenn der Sohn geht und am Ende wiederkommt und er wahrscheinlich eher wie ein Häufchen Elend aussah, als er da am Horizont erscheint und wieder dem ganzen Familienhof entgegenläuft, der Vater begegnet weiterhin seinem Sohn mit absoluter Zuneigung. Also er rennt ihm entgegen. Völlig untypisch für die Zeit damals, für einen Vater. Aber dem Vater ist sein Sohn so viel wert. Ja, und es kommt einfach so rüber, dass der Vater von vorne bis hinten voller Zuneigung und auch Mitleid ist, weil er wahrscheinlich auch genau wusste, wenn sein Sohn wiederkommt, der wird als gebrochener Mann wiederkommen. Irgendwas wird, ja, und der Vater ist genau der Richtige, um ihn da wieder aufzufangen. Okay. Gibt es jemanden anders? Wie ist das für euch gewesen? Es sind ja ein paar Leute auch dabei gewesen bei den letzten Predigten. Jetzt habe ich natürlich viermal gepredigt und hoffe, dass sich jemand was behalten hat. Gibt es da irgendwas, wo ihr sagen würdet, das war irgendwie, das hat mich da voll angesprochen oder das war etwas, das war ein Aspekt von Gott oder wie Jesus über mich denkt, den ich interessant fand, der mir auch irgendwie nachgegangen ist? Das war zu spontan. Ja, das war zu schnell. Das ist auch nicht schlimm. Das ist okay. So Schocker kommen jetzt öfter wahrscheinlich. Also wenn ihr gleich irgendwie eine Idee habt, dann gebt mir einfach, ich versuche euch irgendwie wahrzunehmen und sagt das ruhig. Ich glaube, dass also das Thema heute, was wir über den, wenn man auf die Internetseite guckt, sich die 5 Gottesdienste an, wie was wir heute als Thema drüber geschrieben haben, ist das Fest. Und das ist nicht nur, weil wir heute zusammen ein Fest feiern, das geht ja heute irgendwie noch den ganzen Abend lang, habe ich gehört, sondern auch, weil es in dieser Geschichte ja ein Fest gibt. Ein Fest, was der Vater schmeißt. Er schlachtet das Mastkalb, wahrscheinlich das wertvollste Stück Gegenstand, den er hatte, lädt das ganze Dorf ein und schmeißt ein Fest. Was würdet ihr sagen? Was ist das, was er da feiert und warum schmeißt er so ein Riesenfest? Was er da feiert? Ja, warum? Der Sohn ist zurückgekommen. Ja. Das ist es. Und warum bewegt ihn das so? Also ich meine, das ist ja nicht unbedingt erstmal eine gute Botschaft. Also er kommt jetzt zurück, vielleicht will er noch mehr Geld. Vielleicht nutzt er ihn wieder aus. Ja, das ist... Daran zeigt sich ja auch der Charakter des Vaters, das ist ja vorurteilsfrei. Das ist ja eigentlich abgefahren, dass er in so einer Situation vorurteilsfrei ist von seinem ganzen Wesen. Nicht einfach mal nur so gerade so handelt, sondern wirklich sein ganzer Charakter ist ja gar nicht voller Zorn, sondern sein ganzer Charakter ist voller Liebe. Und als ob er eigentlich nur darauf gewartet hätte, dass jeden Moment um die Kurve der Sohn kommt. Ja. Mhm. Genau. Und dann macht er ein Riesenfest aus Freude. Und nimmt seine ganzen Leute mit da rein. Wir haben vorher ein bisschen darüber gesprochen. Es gibt ja einen Kontext von diesem Gleichnis, in dem Jesus das erzählt. Was ist, Sonka, kannst du dich erinnern, was ist der Kontext? An wem erzählt Jesus das und was hat das vielleicht auch mit diesem Fest zu tun? Also wenn ich es jetzt richtig weiß, wird dieser Text erzählt an die sogenannten Pharisäer. Sehr gebildete Theologen. Leute, die sich auskennen mit den Schriften von damals, genau, mit den Ritualen kennen die sich aus, die haben echt viel Ahnung und sind da richtig praktisch involviert im Tempel, in der Synagoge und so weiter. Sie sind die Lehrer, sie sind diejenigen, die Ahnung haben. Und im Zusammenhang dieser Text wird erzählt als dritte von drei Geschichten. Da gibt es zwei Geschichten am Anfang. Da gibt es einmal eine Frau, die verliert einen Groschen. Sie hat nicht viele Groschen, nicht viel Geld und sie verliert diesen einen und stellt aber alles auf den Kopf und sucht wie wild, bis sie endlich diesen Groschen wiederfindet und ist dann so voller Freude und erzählt es vielen und feiert auch ein Fest. Ein Fest, genau. Genau. Und in der zweiten Geschichte, die danach kommt, da geht ein Schaf verloren. Ein Hirte hat 100 Schafe, eines geht verloren. Und er macht sich auf die Suche, er lässt die 99 zurück, er macht sich auf die Suche, durchkämmt das ganze Land und findet dieses eine Schaf, kommt zurück, bringt dieses Schaf wieder nach Hause und feiert auch ein Fest. Und dann folgt diese Geschichte, wo irgendwie ja ein Sohn verloren geht. Genau, wiedergefunden wird. Wiedergefunden wird, er kommt nach Hause und es wird ein Fest gefeiert. Genau, das sind ja alles Geschichten, die nicht tatsächlich passiert sind, sondern die Jesus erfindet. Beispielhaft, also fast sowas wie, wenn man ein Theaterstück schreibt, um irgendwie damit was zu sagen. Und er wollte mit diesen Gedanken, also das ist toll, das zu erwähnen, weil es sind genau drei Geschichten, in denen immer das Gleiche passiert. Etwas geht verloren, irgendwie wird es wiedergefunden und dann passiert ein Riesenfest. Und hier wird es noch richtig ausgemalt. Ne? Also er schlachtet das Mastkalb und wir wollen feiern und fröhlich sein. Und so, also richtig eine Riesenparty hat er geschmissen. Und dann gibt es ja noch diese Situation, wo der Sohn, der Ältere, dann zurückkommt und sieht dieses Riesenfest. Also ich habe mir mal vorgestellt, er war irgendwo draußen und kam im Traktor nach Hause und sah schon den Bauernhof seines Vaters und nur und lauter Musik und Licht. Aber wenn Jesus das so erfindet, was würdet ihr sagen, ist das, was er hiermit sagen will? Warum beschreibt er das so? Was will er damit sagen? Warum beschreibt er Gott als jemanden, der ist wie ein Hirte, der ein Schaf findet und sich riesig darüber freut? Oder wie ein Vater, der sich über die Rückkehr seines verlorenen Sohnes so freut? Was will er damit sagen? Also für mich ist so dieser Satz, den Jesus mal jetzt nicht in diesem Gleichnis, aber Jesus hat das gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und das ist so ein Satz, der für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist und für mich das Evangelium zusammenfasst. Mhm. Also es ist so mein persönlicher Satz, der das alles so zusammenfasst. Und ich glaube, das ist es auch, was damit ausgedrückt werden soll, dass Gott da ist für Leute, die eben nicht schon glauben und nicht, wo nicht alles toll ist, mhm. sondern gerade, es kommt auch in der Bibel vor, Sünder, Zolleinnehmer, wie er sie immer nennt, mhm. oder auch Prostituierte. Und ich glaube, das ist, und er freut sich einfach über jeden Menschen, der sich zu ihm bekennt und zu ihm findet. Und genau das ist es mit diesen Gleichnissen auch. Nicht die, die schon da sind oder nicht schon die, die bei ihm sind. Klar freut er sich über die auch, aber noch mehr über die, die erst zu ihm finden. Mhm. Und das ist so für mich in all diesen drei Gleichnissen dargestellt, auch wenn der Weg immer ein bisschen anders ist, warum sie mhm. zurückfinden. Wir sind, aber es gibt ja viele Leute, die, wenn man sie fragen würde, was worum geht es im christlichen Glauben, die dann sagen würden, ja, da geht es darum, dass man quasi irgendwie Gebote hält und Gutes tut und ein guter Mensch ist und dafür Gott einem dann irgendwas gibt, also Segen oder Gebete oder ewiges Leben oder irgendwie sowas. Ist das das hier oder? Nein. Nein? Warum nicht? Das ist, also Evangelium ist für mich, Menschen sind nicht perfekt, Menschen werden auch nie perfekt sein. Und wir reichen nicht oder wir würden nie an Gottes Hürde heranreichen, so gut zu sein, dass es in seinem Sinne ist. Mhm. Und dafür gab es ja Jesus. Jesus hat das perfekte Leben für uns stellvertretend geführt, ist für uns am Kreuz gestorben. Und das ist das große Geschenk, was uns Gott gemacht hat. Wir müssen nicht perfekt sein und er weiß das auch, dass wir nicht perfekt sind, da nicht ranreichen. Aber er hat uns dieses Geschenk gemacht. Wir brauchen auch gar nicht perfekt sein. Mhm. Klar, wir sollen jetzt nicht irgendwie uns total daneben benehmen und das mit festem Willen machen, jetzt böse zu sein. Aber er hat uns dieses Geschenk gemacht. Wir müssen nicht perfekt sein und er liebt uns trotzdem und wir können immer wieder zurückkommen, egal wie oft wir in diesem symbolischen Schweinestall landen. In einem dieser beiden Gleichnisse vorher heißt es dann am Ende, ich sage euch, also sagt Jesus, genauso wird im Himmel Freude sein über einen Sünder, der umkehrt, mehr als über 99 Gerechte. Also das heißt, da passiert so etwas, was Jesus hier im Gleichnis beschrieben hat, dass ein Mensch zu Gott findet und anfängt, ihn als etwas Tolles zu erleben, Glauben als etwas Bewegendes. Und dann gibt es, ich würde es jetzt mal in meinen Worten sagen, eine Party im Himmel. Irgendwo da, wo wir nicht hingucken können. Wie stellt ihr euch das vor? Habt ihr eine Vorstellung davon? Was passiert denn da? Also, zünden da alle eine Kerze an oder? Ich glaube, da ist es schon hell genug. Ja. Brauchen wir keine Kerzen mehr. Also, ich habe drüber nachgedacht, die letzten Tage, wie stelle ich mir das vor? Und ich bin für mich persönlich zu dem Ergebnis gekommen, im Himmel muss es sein wie ein großes Tanzfest. Und damit meine ich jetzt nicht eine wilde Discofeier, sondern, okay, jetzt wird's schnulzig, große weiße Zelte, es ist hell, es ist richtig ausgelassene, fröhliche Stimmung und es läuft die perfekte Musik. Und es werden richtig schöne Tänze aufgeführt. Bei dir mehr Disco? Oder? Also ich glaube... You've got it, man. Es gibt bestimmt verschiedene Räume. Dann das denke ich mir auch, genau. Wäre gut, auf jeden Fall. Ja, richtig. Also ich stelle mir das so vor, dass endlich alle, falls es sowas da geben würde, wie Clubs und Bars und Kneipen und die ganze Kunst und Kultur, dass diese ganzen Sachen im Himmel gar nicht mehr abhängig sind von finanziellen Sorgen, gar nicht mehr abhängig sind von irgendwelchen hohen Mieten auf der Berger Straße oder sonst wo. Und dass dadurch die perfekte Party entsteht, glaube ich. Und Kunst und Kultur in seinem Ausmaß ausgeschöpft wird und zu Gottes Ehre, also Gottes Schönheit oder Gottes Schönheit zeigt, quasi. Und was ich glaube, was ich das Erste, was ich machen würde, wenn ich im Himmel wäre, Dann werde ich, wenn ich es bis dahin nicht gemacht habe, einen Hummer essen und live Jazz hören. Okay. Ich glaube, das werde ich tun. Also hier ist beschrieben, dass in dem Moment, wo so etwas passiert, dort oben schon eine Party ist. Nicht erst, wenn der Michael ankommt. Also ich glaube, wenn der Michael im Himmel ankommt, gibt es auf jeden Fall erstmal eine Party. Aber schon in dem Moment, wo Gott so etwas sieht, wo Gott das erlebt, freut er sich riesig. Wie stellst du dir das vor? Ja, aber ich stelle mir nicht so die äußeren Rahmenbedingungen nicht so vor. Für mich ist es, was mit uns innerlich passiert. Mhm. Also ich glaube, es gibt keine negativen Gefühle mehr. Mhm. Also es gibt keine Sorgen, keine Ängste, gar nichts mehr. Also es werden, ich würde fast sagen, alle Menschen wie eine Einheit. Mhm. Und eine unglaubliche Freude empfinden. Ich glaube, wir werden alle eine unglaubliche Freude und Liebe empfinden, weil wir in dem Moment spüren, was Gott für uns empfindet. Und ich glaube, das ist dann so unglaublich, dass, glaube ich, so das Drumherum irgendwie egal ist. Es ist dann so, wir spüren das einfach von innen und es wird uns so gut gehen und ja, es wird einfach total toll sein. Ich stelle mir das ein bisschen vor, also Gott beobachtet das so irgendwie, dass das, was Jesus in diesem Gleichnis beispielhaft erzählt, tatsächlich passiert, dass ein Mensch auf einmal zurückkommt nach Hause zu Gott. Ne? Und er dann sieht und zu allen, die irgendwie um ihn herum sind, ruft, hey, habt ihr das überhaupt alle mitgekriegt? Wow, Wahnsinn, guck mal. Und dann holt alles her und lasst uns ein. Also so ist es zumindest das, was Jesus hier, glaube ich, beschreiben will, dass da wirklich Freude passiert. Ich weiß nicht, wie ihr euch Gott vorstellt. Als ein Wesen, was quasi immer so ganz in sich ruht und nie wirklich Freude hat. Ich glaube, er hat ständig Freude, ohne Ende. Ich meine, er ist ein allmächtiges, unendliches Wesen, was alles machen kann, was es will. Der muss ja glücklich sein. Und wenn sowas dann noch passiert, wird es noch viel mehr. Also ich glaube, es ist wirklich Freude, die dort passiert. Und deshalb haben wir uns auch vorgenommen, weil wir ab bei Nordstern feiern, wenn sowas passiert. Und deshalb feiern wir auch heute. Mhm. Nämlich, weil wir eine Taufe feiern. Und Caroline, wenn du das liest und auch dieses Gleichnis, auch in der Vorbereitung hast du so ein bisschen mir auch erzählt, das ist etwas, wo du selber sagen würdest, das ist das, was du erlebt hast. Irgendwie dieses Bild vom Vater und dich selbst irgendwie da drin siehst, vielleicht auch in diesem Bild des Vaters, der den Sohn in die Arme schließt. Das war nicht immer so und das ist irgendwann passiert und das hat mit Nordstein zu tun. Gib uns mal, also du hast jetzt nicht so lange Zeit wie ich sonst, wenn ich predige, aber lass uns mal, sag was ist da passiert? Mhm. Genau, also da gibt es sehr, sehr, sehr, sehr viele Parallelen zum jüngeren Sohn. Ich fange mal mit dem, was nicht gleich ist, an. Der jüngere Sohn ist beim Vater aufgewachsen. Er hatte ihn von Anfang an. Mhm. Er hat das so mitgekriegt, was Familie, wie ist der Vater, was macht er für ihn? Das hatte ich nicht. Ich hatte zwar Religionsunterricht in der Schule, aber ich habe das nie vorgelebt bekommen oder in so einer Gemeinschaft gelebt, die gläubig ist. Habe dann auch irgendwann so im Teenageralter gesagt, okay, nee, Gott ist irgendwie nichts für mich, ich möchte mich damit auch nicht beschäftigen. Habe aber immer gemerkt, wenn ich in Kirchen war, okay, da ist was. Ja, hab's aber dann immer irgendwie verdrängt und andere Sachen waren wichtiger. Und bin dann aber genau wie der jüngere Sohn durch eine Krise. Mhm. Im Schweinestall gewesen. Ja, so kann man es nennen. also ich habe mich zumindest so gefühlt. Und eine sehr intensive innere Krise und habe dadurch dann zu Gott gefunden. Weil ich gemerkt habe, okay, da ist was, ich möchte mich auch damit jetzt beschäftigen, das ist genau der richtige Zeitpunkt, mich damit zu beschäftigen. Und war dann immer so ein bisschen auf der Suche, okay, wie gehe ich jetzt das Ganze an, wie finde ich raus, glaube ich nicht, was ist da? So ein paar Fragen gehabt. Und dann warst du eines Tages in einem Café. Genau, um es abzukürzen, danke. Genau, ich war in einem Café und es war ganz komisch, weil ich so alle zwei Tage in diesem Café war. Und ich hatte immer, ich habe bestellt, bin weitergegangen, mein Getränk genommen. Und an diesen einen Tag habe ich mich umgedreht, was ich sonst nie gemacht habe, also wirklich nie gemacht habe, und habe dann eine eurer Visitenkarten gefunden. Und selbst die wäre mir nicht aufgefallen, aber weil sie schwarz war und ich mir dachte, wer hat schwarze Visitenkarten, bin ich wirklich da hingegangen, habe das genommen, habe das gesehen, da steht Gottesdienst drauf, da standen Termine drauf, da stand, wo es ist, und habe mir gedacht, ja, da gehst du hin. Habe mich natürlich vorher noch mal ein bisschen schlau gemacht im Internet, fand das sehr spannend, ja, und bin dann im Sommer einfach zu euch gekommen. Genau, und da warst du im Juli das erste Mal in einem Gottesdienst in deinem Leben so ungefähr. Oder? Ja, also in Kirchen war ich schon, aber Bei uns zumindest. Ja, genau. Und dort bist du nicht nur uns begegnet, sondern noch viel als mehr. Als erste Person bin ich Sonka begegnet, das weiß ich noch mehr heute. Und es war einfach so eine tolle Stimmung und Atmosphäre. Und das hat mir einfach so gefallen vom Ablauf her und auch was gesagt wurde. Das war deine Red Bull-Predigt. Richtig. Ja. Richtig. Und die fand ich sehr, sehr cool. Weil du es auch so in diesen Zusammenhang gestellt hast mit wir leben in einer Großstadt und was haben wir dann eigentlich für Sorgen? Also du hast es sehr, sehr nah am jetzigen Leben gemacht, deine Predigt, und das fand ich sehr gut und habe mich super aufgehoben gefühlt und dann bin ich immer wieder gekommen und jetzt sitzen wir hier, wo wir sitzen. Und du hast, würdest du auch sagen, also bist ja nicht nur uns begegnet und einen schönen Gottesdienst oder Leuten, sondern du würdest auch sagen, dass das, was Jesus hier beschreibt, irgendwie was mit dir zu tun hat. Also du hast auch was erlebt, was mit Gott selbst zu tun hat, einfach zwischen dir und ihm. Wie würdest du das, also wie würdest du das beschreiben und was hat das auch mit diesem Bild zu tun? Also ich habe gemerkt, dass der Glaube in mir gewachsen ist und dass es was mit mir passiert. Also dass auch in meinem Leben Dinge passieren, die komisch sind, die anders sind. Und komisch im Positiven hoffentlich. Im Positiven Sinne. dass, wenn ich bete, ich irgendwie Sachen erhört werden und Dinge passieren. Und Dinge passieren, die vorher nicht passiert sind. Und ich mich auch besser fühle. Also es war, ich kann so beschreiben, so eine Hoffnungslosigkeit, die jetzt nicht mehr da ist. Also ich fühle mich mehr angenommen, ich kann mich selber besser annehmen durch den Glaube und es ist einfach innerlich so ein positives Gefühl, so eine Hoffnung da. Es ist einfach, hat sich verändert, meine innere Einstellung, definitiv. Okay. Ja, da gab es eine Party im Himmel, die hält bestimmt bis heute an. Und der das ist Anlass dafür, dass wir im Anschluss an unsere Gottesdienst heute dich taufen werden, was eine Sache ist, die Jesus damals gesagt hat, dass das der Weg ist, wie man das machen kann und darf, um seinen Glauben auszudrücken, um zu sagen, ja, ich möchte das wirklich glauben. Und das ist nicht eine komische, fromme, rituelle Handlung, sondern das ist ein Fest. Und das ist ein Feiern dessen, was Gott getan hat. Und deshalb werden wir dich nachher taufen. Da dürfen natürlich gerne alle noch mitkommen. Das werden wir nicht hier machen. Also da müssen wir woanders hingehen, wo mehr Wasser ist. Das ist aber um die Ecke hier. Geben wir euch gleich noch ein paar Instruktionen. Gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, das würde ich gerne da fragen? Von mir aus an Caroline oder an irgendwas anderes, an uns. Oder was ihr damit erlebt habt. Ich habe es mir gedacht. Und deshalb habe ich an dieser Stelle ein Musik. Du hast was? Ich habe das bei der letzten Predigt. Das ist ganz zum Schluss. In Vers 31. Da sagt der Vater zu dem älteren Sohn, Kind. Weil ich auch im Glauben aufgewachsen bin, vielleicht fühle ich mich manchmal eher wie der Ältere und denke so, ich bin doch mal bei Gott und ich mache es doch gut. Und er nennt ihn, glaube ich, der ältere Sohn nennt ihn nicht Vater. Oder er nennt ihn nicht, sein Bruder nennt er nicht Bruder, sondern dein Sohn. Diesen Mensch, dein Sohn, genau. Mhm. Und der Vater sagt auch zu dem älteren Sohn, der hier ja in Zukunft wegkommt und der so zornig ist, nennt er auch Kind. Und das Kind so fürsorglich und liebevoll. Okay. Ja. Cool. Damit ihr alle anderen auch gerne noch ein bisschen nachdenken könnt, haben wir noch ein Musikstück mitten in unserem Predigt-Talk. Das kommt jetzt. Und in der Zeit dürft ihr gerne nochmal überlegen, ob es irgendwas gibt an diesem Text oder auch an dem, was wir schon gesagt haben, was ihr nochmal nachfragen wollt oder ergänzen wollt oder sagen wollt. Danach gibt es nochmal die Gelegenheit. Ja, also, was würdet ihr sagen? Für mich ist es dieser Text schon, ja, was kann man sagen, man lernt daraus verzeihen und vergeben. Das ist also schon wo ich jetzt Vater bin von drei erwachsenen Kindern. Mhm. Ja, muss das auch mal irgendwie nochmal wieder so immer neu lernen. Das ist schon auch immer wieder eine Aufgabe. Und trotzdem zeigt dieser Text ja auch, dass es ja auch irgendwie, ja, wie soll ich sagen, gut ist, ich frage mal einen Hauskreislauf von Vorbildern. Und man kann ja vorher nicht so viel mit anfangen. Und trotzdem ist ja jeder lebt ja so ein bisschen von Vorbildern und so. Und diese vorbildliche, ja, diese Vorbildcharakter, den man auch als Vater haben kann, wenn da jeder so ein bisschen was von hätte, dann ist die ganze Welt, der eigentlich käme dann besser zurecht. Wir kämen besser zurecht und wir kämen einfach, ja, wir hätten einfach man muss auch mal über den Schatten springen und einfach mal sagen, so ist der Weg. Das ist der Weg und so kämen wir nicht. Ja. Also ich frage jetzt einfach mal zurück, du hast gesagt, dass das für dich als Vater auch eine besondere Bedeutung ist. Ich würde das für mich auch sagen, seitdem ich Kinder habe, begreife ich irgendwie noch ein bisschen mehr darüber, was Jesus hier sagen wollte wirklich und was für eine Aufgabe das war eigentlich von diesem Vater. Also würdest du sagen, als Vater erlebst du das besonders? Oder hast du es irgendwie erlebt? Ich muss einfach wissen, dass Kinder so unterschiedlich auch sind. Mhm. Und ich habe es ja alle gleich lieb. Also das ist schon wichtig, dass man einfach auch vielleicht, wo ein Kind vielleicht nicht so ist. Ja. Nicht da jetzt. Also da sitzt die Tochter direkt daneben. Zu trotzdem immer auf die Zug geht. Ja. Und das ist eben mit drum kümmern und das spüren die dann auch. Und ich glaube, es stimmt, dass du gesagt hast, dass wenn diese Idee, die Gott hier vorlebt, mehr sich verbreiten würde, dann würde es weniger Probleme auf dieser Welt geben, weil Gott wirklich zeigt, er hat ja nicht gewartet, bis der Sohn dann irgendwie angekrochen kommt und ganz viel um Verzeihung bittet, sondern er ist einfach losgerannt und hat gnädig Verzeihung gegeben. Und glaube ich, das ist wirklich, wenn Gott wirklich so ist, dann ist es unglaublich und wunderschön und es inspiriert uns genauso zu handeln. Genau. Gibt es noch mehr Gedanken? Mich hat deine Einheit noch irgendwie angestoßen, das ist jetzt so nicht fertig gelassen, aber dieses, was du beschrieben hast mit sich selbst besser annehmen können. Oder? Also dieser Gedanke von selbst, der hier so nicht vorkommt, weil der Sohn, der sagt ja irgendwie, der geht dann zurück zum Vater und sagt ihm, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Also ich in mir selbst habe diesen Wert nicht. Und der Vater reagiert irgendwie so, dass er sagt, bist du mein Sohn? Also diesen Wert kannst du nicht verlieren, du bist mein Sohn. Das gibt dir Wert und auch die Bibel, der schön diese Informatik, er holt das beste Gewand, er holt diesen krass tollen Ring, er lässt das Mastkalb laufen. Also die Beziehung zum Vater und die Dinge des Vaters, die dem Jüngeren den Wert geben. So, ne? Und spannend fand ich natürlich auch den Älteren, der dachte, dass er in sich selbst, in seinem Dienst und seinem Gehorsam den Wert hat. Und dem sagt der Vater darauf gleich, nee, du bist mein Sohn, das ist die Beziehung zu mir und alles, was ich habe, ist auch dein. Du warst die ganze Zeit bei mir, du hast alles haben können. Also auch da. Ne? Und das ist irgendwie die Beziehung zum Vater und das ist einfach seine Grund, in allen Dingen umzugehen. Ja? Die gehen auch, was kostet das. Hm. Ich weiß nicht, wir haben in der Vorbereitung ein paar Mal gesagt, dass im Prinzip das, was der Vater den beiden Söhnen sagt, ist, hört auf, es zu versuchen, nehmt es einfach an, ihr seid es längst. Also hört auf, es euch zu erarbeiten und nehmt es an. Genau. Er ist hart, das, was er tut und das, was er ist, das stiftet den Wert. Genau. Ja. Mal noch eine Frage. Wenn Jesus mit diesem Gleichnis wirklich etwas über Gott sagen wollte, und das wollte er, und Gott so ist wie dieser Vater in diesem beschriebenen Gleichnis, würdet ihr sagen, das ist ein guter Gott? Oder nicht? Und wenn ja oder nein, warum? Würde man zu so einem Gott, also mal angenommen, es gibt ihn, oder mal geglaubt, es gibt ihn, würdet ihr den gut finden? Felix nickt. Felix, warum? Also ich finde, wenn es hier eine richtig durchgängig gute Person in der Geschichte gibt, dann ist das der Vater. Also das ist, ich finde das der Hammer. Wie in jeder Situation, in jedem Moment eigentlich dieser ganzen Geschichte, dieser Vater genau das ausdrückt, was auf dem Plakat steht, der gnädige Gott. Mhm. Gnade, ich finde, das ist Gutheit in seiner Perfektion eigentlich. Also gnädig ist ja, Gnade ist was, was völlig ohne Hintergedanken ist, was einfach ein Geschenk ist. Mhm. Und dieser Vater lebt genau das. Und ich finde, in jedem Moment dieser Geschichte, da wo er den Sohn ziehen lässt, da wo der Sohn zurückkommt und da wo er auch diesen älteren, ich würde sagen, verbitterten Sohn irgendwie begegnet, auch da eigentlich in jedem seiner Worte, finde ich, drückt sich dieses gnädige, gute seines Wesens aus. Und das finde ich der Hammer. Also der Mann, ja, ist aber nicht so stark. Das ist cool. Ja, ich kann das ja auch bestätigen, so, dass es irgendwie aber auch manchmal fast ein bisschen zu, also das wünscht man sich total, ne, so diese Annahme zu erfahren, egal was man in seinem Leben gemacht hat oder so. Aber manchmal ist es fast zu gut, als es irgendwie glauben zu können. Ja? Okay. Also ich kenne zumindest das auch so ein bisschen, so dieses, wenn in meinem Leben Dinge passieren, auch aufgrund meiner eigenen Entscheidungen, wo ich genau weiß, es ist falsch, dann kann ich mir, das ist, fällt mir manchmal so schwer, mir das vorzustellen, dass es für Gott überhaupt kein Thema ist, wenn ich zu ihm komme und ihm das sage, dass es mir leid tut, dass ich das bereue. Und dass er mich wirklich dann nicht wie ein Mensch behandeln würde. Oder? Also nicht natürlich wie ein Mensch behandelt, aber dass er nicht wie, eigentlich, würde ich sagen, nicht wie ein Mensch reagiert. Okay. Weil bei allem guten Vorsatz bin ich persönlich etwas skeptisch, ob wir in der Lage wären, das wirklich immer so vorbehaltlos anderen Menschen gegenüber, egal wie oft sie uns vielleicht eine derselben Sache enttäuschen, und das ist ja das, was passiert ist, wenn ich es richtig verstehe, dass dann wirklich so diese bedingungslose Annahme auch wieder kommt. Mhm. Ne? Und das, also man würde eigentlich viel lieber so dann auch zeigen können, ja, ich habe mich ja auch bemüht. Okay, ja. Ich habe es auch so ein bisschen auch zumindest verdient, gar nicht mal jetzt um stolz darauf zu sein, aber um irgendwie so eine Sicherheit zu haben, dass diese Reaktion auch so kommt. Ja? Ja. Also das ist das, was mich dann auch freut, aber auch so ein bisschen mir das Herz bricht sozusagen, weil ich merke einfach da, es ist so geschenkt, ja, dass ich da, genau, ich könnte es gar nicht zurückzahlen. Und das fällt auch manchmal ein bisschen schwer, vielleicht. Dass man das, und vielleicht, vielleicht ist die Absicht, also, dass man sich einfach nur darüber freut, ne, und daraus lebt. Ja. Ne, genau. So, okay, wir haben da, du hast gerade ganz doll im Kopf genickt, als Nils das so gesagt hat. Wir haben da vorher ein bisschen drüber geredet. Wir haben manchmal schon gute, lange Gespräche über genau diesen Punkt gehabt. Und du hast in der Vorbereitung einen Satz gesagt, den ich nochmal darauf fragen wollte. Du hast gesagt, du hast dich selber beschrieben als jemand, der quasi wie so ein verlorener Sohn zurückgekommen ist, aber jetzt schon länger wieder da lebt beim Vater. Und trotzdem hast du gesagt, irgendwie kenne ich die Schweine schon beim Namen. Ja, weil ich irgendwie so oft da bin. Was hast du damit gemeint? Ja, gemeint habe ich damit, dass auch wenn ich jetzt schon längere Zeit, einige Jahre mein Leben mit Gott zusammen irgendwie lebe und gestalte, es trotzdem nicht der Fall ist, dass ich nicht wieder zurück zu den Schweinen kehren würde. Deswegen habe ich gesagt, ich kenne meine Schweine schon bei Namen, weil ich regelmäßig in die gleichen, ich sage es mal, Fettnäpfchen reintrete und Dinge sage, denke oder tue, von denen ich ganz genau weiß, dass sie für Gott nicht in Ordnung sind. Mhm. Gott würde sie als Sünde bezeichnen und Sünde ist eine Sache, die mich von ihm trennt eigentlich. Genau, jetzt weiß ich aber, ich stehe auf Gottes Seite, Gott hat mich befreit und mir meine Sünden weggenommen. Ja, aber gleichzeitig passiert es immer wieder, dass ich, ja, Das ist ja eine fiktive Geschichte. Man kann jetzt nur schwer die Frage stellen, wie hat der Sohn, der da zurückgekehrt ist, eigentlich hinterher beim Vater gelebt? Mhm. Trotzdem ist es ja eine spannende Frage. Also irgendwie, wie lebt man denn dann als Sohn, der wieder da ist? Genau, ich glaube, das ist wirklich die Frage. Also wie man damit umgeht, wenn man denn, naja, ich würde sagen, wenn man fällt, wenn man irgendetwas tut, was nicht in Ordnung ist. Mhm. Es geht jetzt nicht darum, dass um Dinge, die vielleicht vor der Gesellschaft nicht okay wären, sondern Dinge, die vor Gott nicht okay sind. Dinge, von denen Gott sagen würde, die sind ein Hindernis in meinem Leben und die sind einfach nicht rein, die sind nicht heilig. Und die sind nicht nur für ihn nicht in Ordnung, sondern auch für uns eigentlich nicht gut. Ja, ich merke ja selber, dass ich manchmal Dinge tue, die für Gott nicht okay sind und die mich gleichzeitig einfach nicht glücklich machen. Mhm. Die meine Beziehung mit ihm einfach nicht, ja, die sind da nicht förderlich dafür. Und ja, ich merke so im Laufe der Jahre, Caro, du hast es vorhin schon gesagt, du merkst, etwas in dir passiert da. Da hat sich vielleicht ist eine Einstellung verändert oder eine Motivation verändert. Und ich merke das bei mir auch, dass ich zwar falle oder manchmal Dinge tue, die nicht okay sind, aber ich jetzt anfange, damit anders umzugehen. Es gibt so einen halbwegs kitschigen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Ja, gibt es manchmal so Postkarten, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen. Was für Frauen, glaube ich. Ich glaube auch, das ist was für Frauen. Also an alle Frauen hier. Krone richten müssen wir für uns anders. Ja, es ist, ja, aber gleichzeitig denke ich mir, ich fühle mich manchmal schon so wie ein Gotteskind, dem Gott eine Krone aufsetzt. Ja, vielleicht bei dem Sohn hier in der Geschichte war es ein Festgewand und ein Ring. Aber Gott setzt mir in gewisser Weise auch eine Krone auf. Ich bin Kind Gottes, ich gehöre zu ihm, ich bin gewertschätzt von ihm. Und ich fange dadurch an, dass ich das weiß von ihm, fange ich an, mit Dingen anders umzugehen. Ich weiß, dass der gnädige Gott, um den es in dieser Themenreihe geht, dieser gnädige Gott, was er mir schenkt und wovon er mich auch befreit hat von manchen Dingen. Und das ja, hat den Effekt in mir, dass ich auch anfange, mit anderen Menschen anders umzugehen. Dass ich es nach und nach häppchenweise lerne zu vergeben. Und mir Gott selbst als Vorbild zu nehmen, wie er mit Menschen und Situationen umgeht, ist dann ja auch zu versuchen, so mit anderen umzugehen, mit Situationen umzugehen. Und wenn ich dann vielleicht wirklich merke, okay, das war jetzt richtig ordentlich schief, was ich gemacht habe, zu Gott zu gehen und das mit ihm zu bereinigen und zu sagen, okay, ich gehöre immer noch zu dir. Und es hat dich jetzt nicht überrascht, dass ich gerade gesündigt habe oder etwas gesagt oder gedacht habe, was wirklich nicht in Ordnung ist. Ich finde es sehr beruhigend, dass es Gott nicht überrascht, dass ich übrigens ein Sünder bin. Und immer noch. Und immer noch, richtig. Sondern für ihn ist das, ja, er weiß das schon, aber ich weiß, dass Gott sich auch freut und dass es gut und wichtig ist, dass ich zu ihm komme und ihm bekenne, hey, ich bin angewiesen auf deine Gnade nach wie vor. Vielen Dank, dass du gnädig bist, dass du barmherzig bist und ich weiß, dass Gott mir immer und immer wieder vergibt. So wie Caroline auch gesagt hat, ich kann immer wieder zu Gott kommen, egal in welches Fettnäpfchen ich getreten bin. Das heißt also, selbst wenn du als Tochter, sag ich jetzt mal, zu Gott zurückgefunden hast und dann doch wieder zu deinen Schweinen rennst, zu den Dingen, die man manchmal oder sogar sehr oft mehr mag, hast du Gott als jemanden erlebt, zu dem du dann trotzdem immer wieder zurückrennen kannst und der immer wieder auf dich zugerannt kommt? Wie rum? Hast du Gott als jemanden kennengelernt oder wie du Gott verstanden hast, der dann trotzdem, also hier in dieser Geschichte geht er einmal voll weg und kommt wieder zurück. Mhm. Wenn du sagst, du hast deine Schweine schon beim Namen, kennst die schon, weil du immer wieder dort ankommst, kann man denn auch 3-mal oder 1000-mal? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, sonst wäre ich, glaube ich, heute nicht hier. Ich glaube, hätte ich ein Leben mit dem Glauben an Gott angefangen und wäre einmal gefallen und hätte dieses Erlebnis nicht gehabt, dass ich jederzeit wieder zu Gott kommen kann, um Vergebung zu empfangen und Versöhnung mit ihm zu empfangen und zu bekommen. Ich glaube, dann wäre ich heute nicht hier. Dann hätte ich aufgegeben, weil ich das alles als emotionale Spinnerei irgendwo empfunden hätte. Ja. Und heute weiß ich aber, ich erlebe das auch immer wieder, diesen Frieden, den Gott mir dann gibt über Situationen. Ich kann immer wieder kommen. Sonst wäre ich heute nicht hier. Dann würde mein Leben heute anders aussehen, bin ich mir sehr sicher. Ja. Ich glaube, der Unterschied wie wir bei Nordstein gerne von Gott begeistert sein wollen, ist der Gott, der eben nicht sagt, dann jetzt streng dich aber mal an, ne, jetzt wo du es mal erlebt hast und sei ein besserer Kerl. Natürlich wird Gott etwas in uns verändern, wie du gesagt hast, ein anderer Umgang mit Menschen, ein Umgang mit Dingen, Umgang vielleicht mit Welt, mit unserer Umwelt, mit Geld und solchen Dingen. Aber das eben, weil wir Gott erleben und nicht, damit wir etwas von ihm bekommen. Ja, genau. Ja. Ich habe mir auch gefragt, ne, wenn dieser Sohn das so erlebt hat und dann hinterher wieder in sein Dorf, er ist ja nicht nur zum Vater zurückgekehrt, sondern auch irgendwie, da saßen ja ganz viele andere Leute mit auf dieser Feier. Da gab es zumindest noch ein paar Bedienstete und ich nehme mal an, auch noch eine ganze Dorfgemeinschaft. Jungs, die er von früher kannte. Was meint ihr, was hat er denen erzählt oder beziehungsweise was würdet ihr sagen, passiert mit einem Menschen, jetzt mal nicht in der Geschichte, sondern reell, der das erlebt hat in seinem Umfeld? Also behält er das für sich? Ich denke eher nicht. Also ich glaube, es ist wirklich so, wie wenn man etwas wiedergefunden hat, was man lange vermisst hat, dann füllt es einen irgendwie auch mit Begeisterung und man fängt an, das zu erzählen. Und das muss dann quasi raus aus einem. Man muss sich ja nur überlegen, wie viel man eigentlich über Weihnachtsgeschenke zum Beispiel redet. Okay. Und wie viel man darüber redet, dass man hofft, dass man das Geschenk bekommt. Und dann, wenn man was bekommen hat, wie viel man sich eigentlich darüber unterhält, was hat man jetzt eigentlich geschenkt und was tut man jetzt wieder zurückschicken zu Amazon und wie auch immer. Das hat ja schon voll die Kraft, ja, wenn da etwas passiert. Wenn mir was geschenkt wird, das ist ja etwas, was nicht einfach mal so passiert und was einfach irgendwie dann auch wieder raus muss. Also es muss irgendwie, wenn ich geschenkt werde, dann muss es irgendwie wieder raus. Also dann kommt es einfach. Ja. Ja, ich glaube, also das ist ja auch die Idee, dass, wo wir sagen, wir wollen gerne eine Kirche sein, die hoffentlich auch andere begeistert, diesen Glauben kennenzulernen. Also nicht, weil wir ihnen das aufdrücken wollen, ganz im Gegenteil, sondern weil wir sagen wollen, da ist was Tolles passiert mit uns. Du hast es gerade von dir beschrieben, so könnte das jeder von uns wahrscheinlich erzählen. Und einladend, begeisternd, weil man ja mehr begeistert davon ist als von Weihnachtsgeschenken oder einem Fußballverein oder dem neuen Paar Schuhe, was man sich gekauft hat oder irgendwie sowas. Micha, es gibt in diesem Text noch eine versteckte eine versteckte Praline oder irgendwas, was nicht so ganz offensichtlich ist. Und es hat mit der Idee zu tun, was in Vers 24 steht. Da steht nämlich, dass der Vater zu ihm sagt, denn mein Sohn war tot und er lebt wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Irgendwie klappt das nicht so ganz, weil wiedergefunden, er ist wiedergekommen. Was ist da versteckt? Also ich glaube, als der jüngere Sohn da bei den Schweinen saß und auch nicht mal das Schweinefutter essen durfte, da hat er sich ja wieder in der Tat zurückerinnert an den Vater und an die Familie und an das, was er eigentlich so geschätzt hat daran. Und ich glaube, genau das, diese Erinnerung hat ihn wieder dazu bewogen, hat ihn quasi dahin gezogen, wieder nach Hause zu kommen. Mhm. Also es war eigentlich im Endeffekt der Vater oder das Herz des Vaters, was ihn bewogen hat oder was ihn gezogen hat, wieder um die Kurve zu kommen und zurück nach Hause zu kommen. Es gibt ja, also wir haben vorhin ein bisschen den Vergleich gezogen zwischen den beiden Gleichnissen, die vorher gezählt werden und dem Gleichnis, was hier erzählt wird, ne? Da ist im ersten Gleichnis ist ein Schafhirte, der hat 100 Schafe, eins geht verloren, er geht los, findet es, bringt es zurück und es gibt ein Fest. Im zweiten ist diese Frau, die verliert einen ihrer 10 Groschen, geht los, um ihn zu suchen, findet ihn, bringt ihn zurück und es gibt ein Fest. Hier im Gleichnis geht jemand verloren, es geht aber niemand los und sucht ihn. Richtig. Und trotzdem sagt der Vater, du bist wiedergefunden. Genau. Und das ist ja eine absichtliche Idee, die Jesus hier erzählt hat. Also, ist ja wieder, ist keine echte Geschichte, sondern ist ein fiktives, von Jesus so kreiertes Gleichnis. Genau. Genau, und auch das dritte Gleichnis, was ja in die Reihe der 3 Gleichnisse gehört, ist ja eigentlich, das ist ja der Unterschied dabei, dass es danach schreit, warum geht da eigentlich keiner aktiv los und sucht diesen Sohn? Ja. Und es wäre ja eigentlich die Aufgabe des älteren Bruders gewesen, kulturell auch gesehen, weil der Pater Familias, also der Vater, war quasi so der Oberchief von der ganzen Sache. Aber die Verantwortung hatte er ja schon längst abgegeben an den älteren, an den erstgeborenen Sohn, an den älteren Bruder. Und der hatte eigentlich das Mandat oder die Verantwortung, den jüngeren Sohn, den jüngeren Bruder, den jüngeren Sohn vom Vater, zu suchen und ihn wieder herzuholen. Aber der Ältere hat das nicht hingekriegt. Er hat es nicht hinbekommen, er konnte es gar nicht hinbekommen, weil sein Herz gar nicht da war, das zu machen. Sein Herz war weder beim Vater noch viel weniger bei seinem Bruder. Genau. Also eigentlich schreit das Gleichnis danach, dass ein älterer Bruder losgeht und seinen verlorenen jüngeren Bruder sucht. Genau. Aber ist keiner da, oder? Es ist keiner da. Das scheint erstmal so zu sein, aber es ist dann am Ende doch jemand da. Also das Gleichnis sagt dann ja doch aus, da ist ja irgendwo doch jemand, der da ist. Und es ist der Vater selbst, der das dann einfach tut. Obwohl eigentlich er quasi die Aufgabe eigentlich übergeben hat an seinen erstgeborenen Sohn und er macht es dann einfach. Und das ist Spannende, dass ein Vater das selber macht und dann auch noch anfängt zu rennen und ihm entgegenrennt. Also der Vater im Gleichnis hatte keinen Sohn, der losging, um seinen verlorenen Bruder zurückzubringen. Genau. Aber der Vater im Himmel hat einen Sohn, genau, der losgegangen ist, um diejenigen zu retten, die er hinter seine Geschwister nennt oder seine Brüder nennt. Ich glaube, hier hat Jesus das ganz geschickt gemacht und hat sich quasi als derjenige, der die Geschichte erzählt, selbst in die Geschichte hineingeschrieben. Das ganze Gleichnis schreit danach, dass der als ein Bruder loszieht, um seinen Bruder wieder zurückzuholen. Aber der ältere Bruder im Gleichnis ist vollkommen davon entfernt. Er ist sogar so, dass in dem Moment, wo der dann zurückkommt, sogar das nur noch schrecklich findet. Ne? Aber der der wahre Vater im Himmel hat einen Sohn, der losgegangen ist. Und das ist nämlich derjenige, der die Geschichte selbst erzählt. Und ich glaube, hier steckt eigentlich die, also wenn man über so etwas redet, was ist der gnädige Gott? Das ist eine schöne Eigenschaft von Gott. Aber wie ist das praktisch geworden? Was heißt das tatsächlich? Das heißt, dass der Sohn Gottes losgegangen ist, um Menschen, die sich längst von ihm abgewandt haben, wieder zurückzuholen, um zu sagen, ich nehme das Problem der Trennung zwischen Gott und euch auf mich. Er ist ans Kreuz gegangen. Also eine ganze Zeit später ist Jesus, der diese Geschichte selbst erzählt hat, ans Kreuz gegangen und hat dort am Kreuz gesagt, ich bezahle für das alles. Ich nehme die Kosten auf mich, damit ihr das hier erleben könnt, was ich euch in diesem Gleichnis erzählt habe. Also es hat einen Sohn gegeben, der ermöglicht hat, dass wir zurückkommen können. Dadurch, dass Jesus am Kreuz vom Vater getrennt war. Es gibt einen ganz berühmten Ausspruch von ihm, wo er am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also im Prinzip könnte man fast sagen, Jesus ist nicht nur in den Schweinestall vor uns gegangen, sondern er hat sich im Schweinestall kreuzigen lassen, im Bild gesprochen, damit wir diesen Weg zurück zum Vater finden. Und das, würde ich sagen, ist der Kern des christlichen Glaubens. Das ist all das, warum wir sagen, es ist ein gnädiger Gott. Das ist all das, warum wir sagen, wir müssen nichts mehr tun, sondern wir dürfen es annehmen von ihm und dürfen uns darüber freuen und fröhlich sein. Das ist, weil Jesus das getan hat. Im Kern des christlichen Glaubens steht das Kreuz oder steht derjenige, der für uns das getan hat. Ich würde noch gern was ergänzend sagen. Dadurch, dass in den ersten beiden Gleichnissen was gefunden wurde, genommen wurde, zurückgetragen wurde, das sind Dinge. Ja, das war einmal ein Groschen, das war ein Schaf. Okay. Und im dritten ist es ein Mensch. Und das, dadurch, dass dieser Mensch, der jüngere Sohn, alleine wiedergekommen ist aus freien Stücken, das drückt für mich da nochmal diesen freien Willen aus, den Gott uns gegeben hat. Er ist nicht losgegangen, also physisch, und hat ihn genommen und wieder zurückgebracht, sondern der Mensch, der jüngere Sohn, hat selber entschieden, will ich überhaupt zurück? Will ich wieder zurück? Und das Spannende ist auch, er wusste nicht, ob er wieder zurück kann. Aber ich glaube, als er beim Vater aufgewachsen ist, bevor er losgegangen ist, wurde eben so ein Senfkorn, also es gibt ja auch noch dieses Gleichnis vom Senfkorn und das Reich Gottes, aber ich glaube, das wurde in ihm gesät. Also dadurch, dass er mit dem Vater aufgewachsen ist, okay, wusste er schon, wie der Vater ist. Und er ist dann damit losgegangen und hat dann aber aus freiem Willen entschieden, okay, er kommt wieder zurück. Und das ist für mich nochmal so ein Unterschied zu den beiden Gleichnissen vorher, dass der Mensch wirklich den freien Willen hat. Du würdest sagen, das ist quasi im Gleichnis so ein bisschen, Jesus wollte sagen, da gehört auch ein Akt des Glaubens dazu. Also das ist nicht etwas, was einfach irgendwie passiert, sondern dass der Mensch beteiligt, genau. Okay, ihr drei, wenn ihr dieses tolle Gleichnis jetzt paar Wochen lang intensiv wir das zusammen angeguckt haben, wenn ihr mit Blick auf dieses Gleichnis, auf Blick auf die tollen Dinge, die Jesus da drin erklärt hat, etwas sagen könntet an Leute, die euch wichtig sind, was würdet ihr sagen, was ist vielleicht die wichtige Botschaft für dich selbst oder auch für Leute, die du kennst, die in diesem Gleichnis steckt? Also ich denke, also das, was mich am meisten auch so bewegt, ist dieses, dass der Vater wartet. Da ist dieser Vater voller Sehnsucht und Zuneigung zu seinem Kind und er wartet mit offenen Armen. Und das sehe ich so und verstehe ich so, dass das für jeden Menschen gilt. Und wenn meine Kollegen mich danach fragen würden, würde ich genau das sagen. Hey, es gibt da einen Vater, zu dem du eigentlich gehörst und der wartet da. Wenn du den richtigen Moment verspürst, dann renn auf ihn zu, weil er hat offene Arme. Komm nach Hause. Genau. Okay. Für mich ist es, dass ich das Gleichnis oder die ganze Story, die ja ganz stark mit unserem Leben zu tun hat, aus der Perspektive des älteren Bruders betrachte. Der ältere Bruder, der zu Hause geblieben ist, um dem Vater gnädig zu stimmen, um dem Vater irgendwie gut zu stimmen, dadurch, dass er irgendwas versucht einzuhalten, dadurch, dass er versucht, irgendwie durch seine eigene Leistung bei seinem Vater gut anzukommen. Und da merke ich bei mir ganz stark in meinem Leben, wie oft das passiert, dass ich versuche, durch meine Gaben, durch meine Leistungen, durch meinen Charakter, irgendwelche Menschen in Frieden zu stellen oder irgendwelche Menschen gnädig zu stimmen oder mich mit irgendwelchen Menschen gut zu stellen. Und das ist genau der Punkt, der eigentlich hier genau andersrum ist. Und zwar, für mich ist es so befreiend zu wissen, ich muss nicht irgendwas tun, um erst irgendwo angenommen zu sein, um etwas zu haben, einen Wert zu haben, sondern da kommt jemand, und das ist Gott, mit Gnade, ganz bedingungslos und packt mich, ja quasi, und fasziniert mich. Und deswegen kommt das dann, dass ich 100% gebe, dass ich befreiter Menschen gegenüberstehen kann. Und das ist für mich so die Perspektive des älteren Bruders, die gar nichts mit Freiheit zu tun hat und wo das genau umgedreht wird und wo das Gleichnis für mich eigentlich ein Gleichnis der Freiheit, okay, was sich voll in die Freiheit führt. Und, ja, also genau. Die Botschaft wäre, wenn du den religiösen Gedanken hast, dass du etwas tun musst für Gott, lass dich befreien von ihm, denn er ist genau andersrum. Genau, richtig, weil das erlebe ich auch immer wieder natürlich, dass ich versuche irgendwie irgendwas aus meiner eigenen Leistung gut zu stellen oder irgendwie wieder einen Frieden herzustellen, ne? Zwischen irgendwas, zwischen mir und anderen Menschen, und ich merke eigentlich gar nicht, dass dieser Weg eigentlich so viel Druck macht und gar nicht, der eigentlich irgendwo anders hinführt als in Freiheit oder eine hoffnungsvolle Zukunft. Und okay. Genau. Das Stichwort Versöhnung ist einfach da. Vergebung ist da für mich so wichtig geworden. Ja. Okay. Was wäre deine Botschaft? Also ich würde es in einem Satz ausdrücken. Du kannst immer wieder zurückkommen, egal was du gemacht hast. Gott nimmt dich immer wieder an und er macht dir keine Vorwürfe. Und auch ein ganz wichtiger Satz, der für mich da auch sehr in den Glauben reinspielt, Hoffnung ist größer als Angst. Und das war, finde ich, bei diesem jüngeren Sohn auch so. Er wusste zwar nicht, ob er aufgenommen wird und wie er aufgenommen wird, aber indem er sich auf den Weg gemacht hat, hat er doch Hoffnung empfunden. Und das war, glaube ich, größer als die Angst, dass er wieder weggejagt wird. Okay. Okay. Vielen Dank euch dreien, dass ihr euch auf diesen Test eingelassen habt. Vielen Dank euch allen, dass ihr euch auf den Test eingelassen habt. Bin gespannt auf das, was ihr vielleicht mir nachher sagt. Es gibt ein Buch, das ich gerne empfehlen möchte am Ende dieser 5 Einheiten, geschrieben von Timothy Keller. Das heißt Der verschwenderische Gott. Bitte lasst euch nicht von dem, finde ich, nicht ganz so gelungenen Cover abschrecken. Der Inhalt ist wesentlich besser. Es ist nicht besonders lang, 130 Seiten, ist auch nicht besonders dick geschrieben. Man kann es also tatsächlich lesen. Es ist nicht so eins der Bücher, wo man hinterher sagt, man hat sie gelesen, sondern es ist tatsächlich eins, was man lesen kann. Und in diesem Buch beschreibt Timothy Keller auf sehr, sehr tolle Art und Weise, was in diesem Gleichnis drinsteckt. Es war für mich eine Inspiration für diese 5 Einheiten. Und wir haben gedacht, wir schenken dir das mal. So heute an diesem wunderschönen Festtag deiner Taufe. Und genau, du darfst es gerne haben. Und jeder, der es gerne angucken möchte, der darf sich gleich bei Caroline angucken. Und dann darfst du es mitnehmen. Darfst auch gerne weiter verschenken, wenn du möchtest. Aber das wäre ein Buch, wo wir sagen würden, also ich würde nicht für mich würde sagen, dieses Buch hat mir geholfen zu verstehen, was Jesus tatsächlich über den Gott im Himmel sagen wollte. Mehr. Und deshalb würde ich es sehr empfehlen zu lesen. Vielen, vielen Dank. Gerne, gerne. Wir werden jetzt gleich in diesem Gottesdienst noch das Abendmahl feiern. Und es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem, worüber hier wir gesprochen haben, und dem Abendmahl. Weil im Abendmahl, das wird Sonka gleich noch erklären, feiern wir genau diesen gnädigen Gott. Du wirst uns gleich noch erklären, warum oder wie wir das feiern. Und als nächstes hören wir aber noch einmal auf ein tolles Musikstück. Nutzt die Zeit dieses Musikstücks gerne, um euch die Dinge, die euch wichtig geworden sind, Gedanken zu machen.